Sie, Entschuldigung, guck dich mal an. Mach mal einen Filter drauf. Sumatra, Hörspiel von Sabine Stein. Diese Hasenzähne. Hallo? Diego, du willst es mal sehen, wie du aussiehst. Ich sehe natürlich fabelhaft aus. Super Morgen. Die Sonne ist eine Apfelsine. Und wieder haben wir die Nacht durchgemacht, weil nur Verlierer schlafen müssen. Die Sonne ist eine Apfelsine. Zwitschert die Twitter-Königin Mascha ihren 500 besten Freunden zu. Seht euch das an, das ist der Wahnsinn. War schon jemals irgendwas so schön? Sagt meine Freundin Mascha, die jetzt mit kleinen Augen auf den Sonnenaufgang starrt. In unseren Köpfen strahlt das Licht von 1000 LEDs. Und da, wo die Autobahn den Horizont berührt, beginnt ein neuer Tag. Sie ist so mega poetisch. Wenn wir morgen sterben, haben wir wenigstens heute gelebt. Das klingt echt gut, Mascha, wirklich. Ja, aber rein statistisch lesen das nur 3,7 Menschen. Sagt jetzt unser treuer Freund Pico und versucht ernsthaft auf das Geländer dieser fantastischen Autobahnbrücke zu klettern. Hey, komm bitte wieder runter, Pico. Ich will nicht. Ich will fliegen. Mann, du kannst nicht mal richtig Radfahren. Weil ich nicht will. Er verträgt das Zeug einfach nicht. Mir geht's prima. Hier, halt mal meine Brille. Und der Typ zieht sich doch wirklich die Schuhe aus. Gleich steigt er auch noch aus den Klamotten und legt sie zusammen wie ein Selbstmörder. Ja, komm bitte vom Geländer weg, Pico. Wieso, Mascha? Lass ihn doch. Weißt du, Pico, mit dem Fliegen ist das so eine Sache. Das klappt nur an guten Tagen. Und heute ist kein guter Tag? Na, normal würde ich sagen. Aber du bist in jedem Fall zum Fliegen zu schwer. Ey, sowas von nicht normal, dieser Tag. Sagt jetzt Jussi, steigt übers Geländer dieser idiotischen Autobahnbrücke und breitet die Arme wie Flügel aus. Das ist ein absoluter Hammertag. Mascha, was macht er da? Mein Körper will es. Ich weiß, dass die Luft mich trägt. Los, Jussi, flieg! Ja, wir wollen es sehen. Hey, warte. Vorher will ich noch ein Selfie mit Superman. Ich fühle mich so leicht. Es gibt keine Grenzen. Ich bin unverwundbar. Wahrscheinlich liegt es daran, dass er verliebt ist. Fenja! Vorsicht, Mann! Fenja, Baby! Fenja, Baby, ich komme! Hey, das ist nicht witzig! Jussi, nicht! Mascha, du hast es geglaubt. Du hast wirklich Schiss gekriegt. Warum weinst du? Jussi, Mascha weint. Du hast ihr Angst gemacht. Vielleicht weint sie aber auch, weil du verliebt bist. Ich weine, weil ich nicht fliegen kann. Mascha, okay. Hey, Mascha. Komm, wir schauen ein bisschen Autos. Die Ameisen. So bescheuert zielstrebig. Ist doch komplett sinnlos. Früher haben wir die Ameisen mit Stöckchen gejagt. Und die sind so blöde im Zickzack gerannt. Und hatten keine Ahnung, dass ihr Ameisenleben gleich zu Ende ist. Wir waren Gott. Und Mascha Klenko beugt sich über das Geländer. Sie sammelt, sie zielt. Und sie spuckt, aber die Spucke verfehlt ihr Ziel leider für die Kandidatin Zero Points. Ja, mit Spucke funktioniert das auch nicht. Wir begrüßen auch Professor Pico Schönfeld, hallo, unseren Experten im Studio. Also damit man die Flugbahn berechnen kann, muss das Material schwerer sein, wie Erde zum Beispiel. Aha, oder Steine. Oder Steine, ja. Sagt der Professor, und sogleich sind ein paar schöne feste Klumpen zur Hand. Ein neues Spiel, neues Glück. Erstes Level. Pro Ameise gibt's einen Punkt. Niemand entkommt seinem Schicksal. Hey, habt ihr das gesehen? Glückstreffer. Ey, wir brauchen mehr davon. Ja, und auf der Jagd nach dem fettesten Geschoss ist natürlich wieder Jussi Baran ganz vorne. Ja. Hier kommt die Superwaffe. Oh. Fass mal mit an. Zum Geländer schleppen. Und es geht nur zu dritt. Und hoch. Noch höher. So und drüber damit. Eins, zwei. Flieg, Käfer. Flieg. Und das Ding macht sich auf seine Reise. Und fällt. Ein Komet, der von weit her aus dem Weltall kommt. Mit M mal G wird der Brocken von der Erde angezogen. Höchstwahrscheinlich ein Gemisch aus Quarzit und Basalten. Und wenn er unten aufschlägt, wird er die Wucht einer Bombe haben. Und die Zeit steht für einen Moment still, in dem man nichts außer unserem Herzschlag hören kann. Keine Ahnung, wieso ich auf einmal so hungrig bin. Ups. Mascha? Wilson, sorry, habe ich dich geweckt? Was willst du denn hier? Tut mir leid, es war bloß der blöde Schlüssel. Ich hau mich hin, in einer Minute bin ich weg. Du kannst hier heute nicht pennen. Ich bin tierisch müde, Wilson. Meine Eltern sind da. Und die hast du auf meinem Sofa einquartiert? Mein Sofa, Mascha. Und bei dir? Ist doch schön, wenn man nicht immer allein im Bett liegt. Gott, bist du korrupt. Aber duschen kann ich. Eher nicht. Zähne putzen? Such dir endlich was Eigenes, Mascha. Du magst es, dass ich hier bin, weil du nicht alleine sein kannst. Na gut. Zähne putzen ist okay. Aber sei leise, wenn du dann die Tür hinter dir zumachst. In der U-Bahn bis zur Endstation und zurück. Das Pockern der Räder singt ein Schlaflied dazu. Hey, wer von euch hier hat Lust auf den neuen Tag? Niemand? Warum tun wir Dinge, die wir hassen? Warum gehen wir mit unserem Leben um wie Schlampen? Hashtag Vorsätze. Ich werde mehr Vitamine essen, jeden Bissen 40 Mal kauen. Ich werde mich endlich für ein Praktikum bewerben. Ich werde Wilson nie wieder einen fetten Panda-Bär nennen. Ich werde nicht mehr klauen oder nur noch in großen Ketten leben. Nicht mehr gierig sein, nicht alles haben wollen, was ich sehe. Ich werde nicht mehr weglaufen, die Tage nicht mehr vergeuden. Ich werde Männern keine falsche Handynummer mehr geben. Hashtag ändere dein Leben. Gizmo der Kofferfisch grüßt Jussi. Wann sehen wir uns in meinem Korallengarten? Jussi, habe ich dich geweckt? Wo bist du? Unter Wasser. Im Tropenaquarium. Bisschen früh für einen Ausflug in den Zoo. Wieso bist du nicht im Bett? Hatte Sehnsucht nach dem Ozean. Kofferfische gibt's übrigens auch auf Sumatra. Wann buchen wir endlich die Flüge, Jussi? Falsche Frage, würde ich sagen. Du willst mich hängen lassen. Mascha, hör mal. Ist es wegen Fenja, Baby? Hey, jetzt hör mir doch mal zu. Ich flieg nach Sumatra. Mit oder ohne dich. Mascha, es hat einen Unfall gegeben. Auf der A7. Mascha. Eigentlich sollte ich jetzt in der Vorlesung sein. Analytische Geometrie, das ist... Hier, Einstein. Kleiner Gruß aus der Küche. Wie kannst du jetzt an Essen denken? Ah, Sushi? Das Sushi-Paradies bedankt sich für den Einsatz seines besten Mitarbeiters, Jussi Baran. Ich esse keinen rohen Fisch. Der ist voll mit Würmern, Schwermetallen und Stresshormonen. Scheiße. In Hamburg haben Unbekannte am frühen Morgen von einer Autobahnbrücke aus einen Stein auf ein fahrendes Auto geworfen und einen schweren Unfall verursacht. Der Fahrer eines Mazda verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ein Toter, zwei Verletzte. Was denn? Was schaut ihr mich so an? Ich bin total gegen Gewalt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes. Heißt das, die suchen nach uns? Mann, wir haben nichts getan, oder? Haben wir jemanden angegriffen? Nein. Haben wir wen umgebracht? Nein. Siehst du den Schrotthaufen auf dem Foto? Aber ich erinnere mich an nichts. Ich bin nicht mal sicher, dass ich überhaupt dabei war. Na klar warst du dabei. Du bist immer dabei. Ja, und darüber bist du so verdammt froh, dass du dauernd was ausgeben willst. Freunde sollten einen nicht mit Drogen füttern, die einen dazu bringen, innerhalb von ein paar Sekunden sein Leben zu ruinieren. Sei leise! Nächstes Jahr hätte ich das Stipendium gekriegt. Ich hätte meinen Master mit 1,0 gemacht und dann in meiner Doktorarbeit die Existenz ungerader, vollkommener Zahlen bewiesen. Und dann hätten sie mich angerufen, um mir mitzuteilen, dass man mir die Fields-Medaille verleihen wird. Den Nobelpreis für Mathematik. Knall ihm eine, Mascha. Aber was machen wir denn jetzt? Auf Sumatra ist das Meer an manchen Tagen wie Gelee. Wie sehe ich aus? Ich sehe natürlich unglaublich gut in diesen Klamotten aus. Sehr edel, sehr black. Was ist, wenn mich jemand fragt, woher ich den Verstorbenen kenne, Jussi? In der Traueranzeige stand, er war Lehrer. Ich gehe da nicht rein. Ich kann das nicht. Glaubst du, du hast ein Aschekreuz auf der Stirn? Ich war's? Ich sag nur Sonderkommission. Sie haben keine einzige Spur von den Tätern. 0,0. Vielleicht beobachten sie uns. Vielleicht sind sie ja sogar hier. Der da drüben mit dem Schnäuzer. Ist Verwandtschaft. Jetzt komm. Das ist pervers, was wir hier tun, Jussi. Es ist das Mindeste. Bisschen Respekt und so. Aber ohne uns wären die alle gar nicht hier. Ganz genau. Oh, ich glaube, ich muss kotzen. Pico. Hey, Pico, jetzt warte doch mal. Stell dir doch einfach vor, er war ein fieser Sack. Vielleicht hilft's ja. Ich will nicht drüber reden, okay? Komm, Pico, setz dich doch mal hierher zu mir. Schönes Selfie für Maschki machen. Die beiden Herzbuben in ihren Trauerklamotten. Mascha hasst Beerdigung. Jetzt entspann dich doch mal. Du kanntest den Typen überhaupt nicht. Scheiße. Jussi. Da sind sie. Wer? Oh, die beiden Typen in Uniform. Sie kommen direkt auf uns zu. Jetzt haben sie uns am Arsch. Was ist denn hier los? Ich dachte, ich koch mal was. Aber du interessierst dich nicht für Essen. Du ernährst dich von Kaffee und Müsli. Was wird das? Macaroni-Auflauf. Aber irgendwas stimmt mit den Macaroni nicht. Die sind noch von meinem Vormieter. Also, wie war dein Tag, Schatz? Hör sofort damit auf. Wieso bist du eigentlich nicht bei deinen Leuten? Heute wollte ich eben mal hier sein. Ist das ein Problem für dich? Nö, wunder mich nur. Irgendwas ist anders. Deine Küche vielleicht? Man kann den Herd und die Spüle wiedersehen. Ich habe eine Stunde den Dreck runtergekratzt. Du kannst hier nicht einziehen, wenn du das meinst. Willst du ein Bier? Ich brauche jedenfalls dringend eins. Also, sag schon. Irgendwas ist doch. Der Unfall auf der Autobahn. Die Steinewerfer. Geht der Satz noch weiter? Das war... Das war schlimm. Du kennst die Leute. Was, wenn es so wäre? Der Typ, der da gestorben ist, war Lehrer an einer Stadtteilschule, hatte zwei Söhne. Und du kanntest den? Krass. Woher sollte ich den kennen? Nein, ich rede von... Sag mal, muss da nicht Käse auf so einen Auflauf drauf? Hör mal, Wilson. Wir beide sind doch Freunde, oder? Also, wenn es so ist, wie ich denke, Mascha, dann behältst du das alles besser für dich. Bernd Schmoll, Erdkunde und Sport. Es waren irre viele Leute da. Der Schulchor hat gesungen, ziemlich feierlich alles. Am liebsten wäre ich auf den Stuhl gesprungen und hätte geschrien, ey, Leute, schaut mich an, ich bin der, von dem hier alle reden. Das ist nicht witzig. Es ist schon verrückt, die Medien sind voll davon. Alle sprechen drüber und du stehst dazwischen und musst das Maul halten. Pico hat mich gestern von der Arbeit abgeholt. Der dreht mächtig am Rad. Auf dem Rückweg haben sie in der U-Bahn die Fahrkarten kontrolliert und er hat gedacht, die Jungs wären gekommen, um ihn zu verhaften. Er wird zur Polizei gehen, Jussi, und sich stellen. Er gibt uns 2 Tage Zeit, um nachzudenken. Worüber? Er will rein Tisch machen. Er weiß gar nicht, was er da tut. Ich habe Pico gesagt, er soll mit uns nach Sumatra kommen. Aber er will nicht. Hitze, Schlangen, Mikroben, komisches Essen und so. Er behauptet, du willst auch nicht, bist aber zu feige, es mir zu sagen. Pico ist ein Idiot. Ich hab ihm erklärt, dass keine Fenja der Welt dich und mich trennen kann. weil wir sowas wie siamesische Zwillinge sind. Der überlegt sich das nochmal. Dafür sorge ich schon. Wegen Pico gehe ich nicht in den Knast. Auf keinen Fall macht der mir hier alles kaputt. Ist doch schon kaputt. Wir werden nie wieder unser altes Leben zurückkriegen. Yossi, würdest du mich mal küssen, bitte? Jetzt dreh nicht durch, Mascha. Es wäre ja nicht das erste Mal. Wir hatten sogar Sex, du und ich. Da waren wir 14 und du hattest eine Rolle NATO-Draht im Mund. Sieht sie gut aus, deine Fenja? Jetzt lass doch mal, Maschki. So bist du gar nicht. Wieso wissen alle hier so genau, wie ich bin und wie ich nicht bin? Du kennst mich nicht. Niemand kennt mich wirklich. Es stimmt, was Pico sagt. Ich fahr jetzt nicht weg, nirgendwohin. Und du auch nicht. Weglaufen ist Schwäche. Hey, Fenja. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich nicht sterbe vor Sehnsucht. Kann sein, dass du mich irgendwann vor deiner Tür auf der Fußmatte findest, wie eine tote Katze. Meld dich, Yossi. Hey, du. Hey, ich bin Sammy. Gibst du mir einen Schluck von deinem Caipirinha, Sammy? Ich verdurste. Du tanzt ja auch wie eine Verrückte, als wäre der Teufel hinter dir her. Ja, ganz genau. Und er ist unglaublich schnell, der Teufel. Du musst immer in Bewegung bleiben, sonst hat er dich. Das klingt ja mächtig gefährlich. Ups, Lea. Ich bestell uns noch was. Machst du uns noch mal zwei Kaipi, bitte? Sammy, ja? Bist du mit deiner Freundin hier, Sammy? Wieso interessiert dich das? Also ein einsamer Held. Wir sind alle einsam. Hast du keine Freunde oder was? Keine Freunde, keine Familie. Schau dir die Leute an, wie sie tanzen. Jeder für sich allein. Jeder voller Angst und Sehnsucht. Das ist die traurige Wahrheit. Du bist schon ein bisschen strange drauf, oder? Lass uns einfach ein bisschen Spaß haben, Sammy. Alles, was du möchtest, Baby. Aber ich weiß ja nicht mal, wie du heißt. Nicht wichtig. Namen sind unbedeutend. Hi, das ist Maschas Mailbox. Hinterlasst was, wenn ihr wollt. Hallo, Mascha. Hier ist Pico. Ich wollte mal Hallo sagen. Hallo. Ich habe jetzt viel Zeit zum Lernen. Das habe ich ja immer gewollt. Jedenfalls gedacht, dass ich das will. Aber eigentlich sitze ich bloß rum und warte, dass mein Handy klingelt. Und irgendwie sind alle sauer auf mich. Sogar meine Oma ist sauer, weil ich immer zu Hause bin. Sie will, dass ich mein Leben genieße, weil das jetzt die besten Jahre sind. Und weißt du, ich frage mich, was ist, wenn sie wirklich recht hat? Und danach alles noch viel öder wird. Please hold the line. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Please hold. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Mascha Klenko. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ja. Was ist das für ein komischer Plastikstopfen bei der Kaffeemaschine? Ich habe sie ausgepackt und zusammengesetzt, aber jetzt ist dieser Stopfen übrig. Da finden wir sicher eine Lösung. Sagen Sie mir einfach, wo der hingehört, der Stopfen. Geben Sie mir doch bitte einmal Ihre Kundennummer. Gunda Reiser in Wentorf. Ah, Frau Reiser. Ah ja. Die Kaffeemaschine mit Brühautomatik und Aromaschutz. Eine fantastische Maschine. Ja, scheiße. Haben Sie die Transportsicherung abgenommen? Die was? So ein orangefarbenes Plastikteil, das verhindert, dass das Gerät sich während des Transports bewegt. Hab ich hier nicht sowas. Wie sieht der Stopfen denn aus? Ich feiere morgen einen runden Geburtstag. Ich hab das Haus voll. Da gratuliere ich aber. Mein Cousin kommt sogar extra aus Spanien angeflogen. Soll ich dem jetzt Nescafé vorsetzen oder was? Das Leben kann schnell vorbei sein. Zack. Und das Licht geht aus für immer. Genießen Sie Ihren Geburtstag. Freuen Sie sich, dass Ihr Cousin extra für Sie die weite Reise macht. Sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Hi, das ist Maschas Mailbox. Hinterlasst was, wenn ihr wollt. Ich bin's nochmal, Mascha. Ich wollte nur sagen, dass... Du musst keine Angst haben, dass ich nicht klarkomme mit dieser Sache. Ich habe drüber nachgedacht und ich sehe das so. Ich bin wirklich froh, dass ich mit euch befreundet sein kann. In der Schule früher, da haben sie mir beim Sportunterricht die Klamotten geklaut und Hundescheiße in meine Schultasche gepackt. Ja, alles hat seinen Preis. Das ist einfach so. Ich... War schön, mal wieder mit dir zu reden. Oda! Hier! Hier bin ich! Schrei doch nicht so, ich hab dich doch gesehen. Oda, danke, dass du gekommen bist. Was hast du mit deinen Haaren gemacht? Ich? Wieso? Na egal. Du siehst toll aus, Oda. Was ist los? Ich hab nicht ewig Zeit, weißt du? Ja, klar. Es ist nur, ich freue mich so, dich zu sehen. Ist schon eine ganze Weile her. Ich habe ihr nicht gesagt, dass ich dich treffe. Wie geht's Mama? Wie soll's ihr gehen? Wie immer. Und Balko? Ich vermiss das Viech. Warum wolltest du mich sehen, Mascha? Auf einmal. Sag Mama und Papa, es geht mir gut. Sag's ihnen selber. Vielleicht mache ich das wirklich irgendwann. Und wie läuft's? So frei und ungebunden? Gut. Okay. Nein, wirklich. Alles super. Ich habe schon früher immer gemerkt, wenn du lügst. Stimmt, das hast du. Aber ich bin nicht mehr die kleine Mascha von früher, weißt du? Und ich dachte schon, es ist was passiert. Kann ich dich... Ich möchte dich zu einem Cappuccino einladen. Ich muss los. Wirklich, ich... Bitte. Trink ein Cappuccino mit mir, oder? Wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Hi, das ist Maschas Mailbox. Hinterlasst was, wenn ihr wollt. Ich werde dir in den nächsten Tagen als Freundschaftsbeweis ein Päckchen mit meinem kleinen Finger schicken. Und dann wird runtergezählt. Nur um sicherzugehen, dass du mich richtig verstehst. Ich kann genauso gut mit einem Stift zwischen den Zähnen tippen. Übrigens, Jussi vermisst dich auch. Ich will euch nicht sehen. Haut ab! Was habe ich dir gesagt, Pico? Sie besteht auf ihr Drama. Wir haben uns gefragt, ob bei dir alles in Ordnung ist, Mascha. Wenn ich euch nicht sehen muss, geht's mir gut. Aber du hast nur noch uns. Nur Pico und ich wissen, wie es in deinem Inneren aussieht. Das ist ziemlich blöd ohne dich. Ja, Picos Oma stopft ihn mit Vitamintabletten voll, ja, damit die Strahlung von seinem Computer abgefangen wird und erzählt von früher, als sie gegen Atomkraftwerke gekämpft hat. Und Jussi hat seinen Job verloren. Ja, Mann, Golnick, der Chef, war ein Arschloch. Heul dich bei deiner Fenja aus. Und die Sache mit Fenja hat doch nichts mit uns zu tun. Wir beide sind... Siamesische Zwillinge, das weißt du doch. Genau genommen hat er seinen Job wegen Fenja verloren. Er hat den Lieferwagen vom Sushi-Paradies genommen, um mit ihr an die Ostsee zu fahren. Ja, Fenja findet, dass er kein richtiges Ziel im Leben hat. Und da musste Jussi mal ordentlich bei ihr punkten. Deine Fenja hat recht. Du bist die totale Lachnummer, Jussi. Oh, Vorsicht, du, das ist jetzt ganz dünnes Eis. Willst du mich verprügeln? Na los, schlag zu, knall mir eine. Jetzt komm mal her, Maschki! Schau mich mal an. Ich bin's. Jussi. Jussi, der dich liebt, seitdem er dir in der Baugrube das Schwimmen beigebracht hat. Mann, ich hasse es, wenn du unglücklich bist. Ich bin nicht unglücklich. Bin ich nie. Vorschlag. Wir tun was richtig Gutes. Wir bezahlen der Familie von diesem Lehrer Schmoll... einen Erholungsurlaub oder so, als kleine Wiedergutmachung. Geld? Na klar, Geld. Jeder braucht Kohle. Die Beerdigung war sicher schweineteuer. Mann, die sind fertig mit den Nerven. Die wissen gerade gar nicht, wie es weitergeht. Willst du jetzt auch noch einen Geldtransporter überfallen? Maschki, du kennst mich. Würde ich nie tun, sowas. Jussi, die Katze tastet sich durchs dunkle Sushi-Paradies. Irgendwo da drin muss jede Menge Kohle sein. Kohle, die wir uns holen von Golnick, dem Fiesen. Drecksack, Menschenschinder, Ausbeuter. Der den Frauen in der Küche an die Brüste toucht, weil all inclusive. Der in der Schublade sein Schwarzgeld liegen hat. Das wird von uns beschlagnahmt, denn so ein Gollnick gehört bestraft. Sagt Wonder Woman, die Frau mit den paranormalen Kräften. Sie sehen eine neue Folge unserer Serie Die Superhelden. Erleben Sie die Rächer der Enterbten. Schwarzgeld? Womöglich von der Mafia? Dann sind wir so gut wie tot. Aber vorher werden sie uns quälen. Dr. P, genannt das Superhirn, hat leider schwache Nerven. Und mit einem geschickten Schlag bricht der Meisterdieb, genannt die Katze, die entscheidende Schublade auf. Tschakka! Da haben wir ja den Schatz. Sagt die Katze und lässt im Taschenlampenlicht ein fettes Bündel Scheine leuchten. Ja, okay, dann gehen wir jetzt, ja? Moment! Was ist mit der Strafe? Aha, Wonder Woman ist auf Rache aus. Geld tut nicht richtig weh. Nehmen wir doch die Kühlkammer. Wenn man diesen Knopf drückt, ist hier morgen alles nur noch Müll. Gib mir mal den Filzstift. Der fiese Gollnick soll wissen, warum. Ich hätte eine bessere Idee. Think big, baby. Ein bisschen albern, oder? Yussi Baran? War gar nicht einfach, sie zu finden. In dieser Gartenlaube hier sind sie jedenfalls nicht gemeldet. Gehört Freunden. Der ist vorübergehend. Bisschen abgelegen für einen jungen Mann in ihrem Alter. Was wollen sie? Meyerhoff. Hauptkommissar Meyerhoff. Und wo ist das SEK? Bei kleinen Fischen müssen wir selber los, leider. Es innerviert einen dann doch. Es geht um das Sushi-Paradies. In dem Imbiss ist heute Nacht eingebrochen worden. Ich arbeite da nicht mehr. Weil Ihr Chef, Herr Gollnick, Sie vor ein paar Tagen entlassen hat. Ja, deswegen breche ich ja nicht gleich in seinen Laden ein. Das hätte ich Sie jetzt als Nächstes gefragt. Es wäre ein schönes Motiv. Also, Sie waren nicht dort letzte Nacht? Nö. Der Täter hat die Kühlung ausgeschaltet. Und auf der Fassade des Hauses eine Grußbotschaft hinterlassen. Geiles Schwein. Red ich Chinesisch? Ich war nicht da. Wo waren Sie denn dann, wenn ich fragen darf? Hier, mit Freunden. Ja, natürlich. Und dafür sitzt man dann wieder eine geschlagene Stunde am Protokoll. Der Befragte beteuert, er sei es nicht gewesen. War's das? Was denken Sie? Übrigens, schön hier. Sehr grün. Das heißt, bis auf die Autobahn. Was? Die kann das Leben ziemlich unruhig machen. Anders war nicht verabredet. Mit jeder Sekunde, die er da gepinselt hat, ist unser Risiko, gesehen zu werden, um mindestens 7% gestiegen. Warum gibt er nicht gleich ein Autogramm? Und überhaupt, Superhelden, die das Böse bekämpfen? So was Bescheuertes, echt. Ohne mich. Ich werde mich nicht als Weltretter über irgendwelche Zäune werfen. Aber Pico, wir drei. Ich bin der Außenseiter. Hallo, schon vergessen? Außenseiter machen nie mit. Sie stehen am Rand und sehen den anderen beim Leben zu. Erzähl ihm, wie es war, Yussi. Die Frau hat fast geweint. Wir haben für sie und die Kinder gesammelt, habe ich gesagt, weil uns ihr Schicksal so berührt hat. Und dann habe ich ihr den Umschlag mit Gollnicks Kohle in die Hand gedrückt. Ich kam mir vor wie der Pate, der für die Witwen und Waisen sorgt. Das war ein krasses Gefühl. Richtig geil. Die Welt gehört uns, Pico. Es gibt keine Grenzen, verstehst du? Grenzen existieren nur, wenn man an sie glaubt. Yussi an Fenja, Erde an Sonne. Du bist die Frau, die ich will. Niemand wird mich daran hindern, dich zu lieben. Mittags durch den Park geschlendert und dann sitzt da dieser kleine Junge mit einem Eis in der Hand. Kommen zwei Girlies vorbei. Eis, jetzt ein Eis. Hast du nicht auch so richtig Lust auf ein Eis, Marie? Hey, Mondgesicht, lass mal lecken. Und der Junge will nicht. Kriegt Flatsch, eine gescheuert von der süßen Marie. Der Junge heult. Hey, Schnecke, was war das denn? Frag da meine Freundin Mascha. Sascha, Dascha, Wascha. Wonder Woman mit den paranormalen Kräften. Hey, Schnecke, was war das denn? Nix war, überhaupt nix. Sagt die Schnecke, und da wird meine Freundin doch ein kleines bisschen sauer. Ist nicht dein Ernst jetzt? Oh, Achtung, Prinzessin, aufgepasst, wenn ich du wär, würde ich mich jetzt ducken. Also ganz sachte der Schönheit mal probeweise einen Schubs verpasst und dann noch einen zweiten. Kann ich was dafür, dass das Mädel gleich ihr Handy fallen lässt? Und ich sehe, wie das Coolface ihrer Freundin jetzt ernsthaft Risse kriegt und schnapp sie mir und fahr ihr mit der Zunge durchs Gesicht. Das nächste Mal fress ich dich, sagt der böse, böse Yussi, und jetzt verpisst euch. Wir liegen auf dem Bett und schauen uns den ganzen Tag auf YouTube-Videos an. Das ist nichts für uns. In jeder Sekunde 1000% Power, Fokus, Flow. Dieser ganze Selbstoptimierungswahn, sagen wir. Und dass diese Welt ein kalter Ort ist. Aber Freunde, unser Leben verglüht so schnell wie eine Sternschnuppe. Und unsere Zeit ist genau jetzt. Also runter vom Bett, raus aus dem Haus. Hashtag, wir haben viel zu tun. Ist doch langsam. Meine Güte, man könnte meinen, du bist am Verhungern. Wo ist Nuno? Im Bett. Er ist gestern mit Fieber aus der Schule gekommen. Ich gehe zu ihm. Lass deinen Bruder doch schlafen. Kann ich noch mehr Kartoffeln haben? Immer nur dieses Sushi. Das ist eben nichts. Wie läuft's denn? Ist vorbei. Schluss mit Sushi. Schon wieder? Ja, dieser Typ war ein Sadist. Du hast versprochen, dass du dich dieses Mal zusammenreißt. Mir in die Hand versprochen. Er hat mich asoziale Klette genannt, menschlichen Müll. Dann hat er meine Jacke genommen und auf die Straße geschmissen. Willst du, dass dein Sohn sich alles gefallen lässt? Alle anderen schaffen es, sich anzupassen. Wieso du nicht? Jeden Tag bin ich für den durch die Treppenhäuser gewetzt. Rauf, runter, rein ins Auto, durch den Verkehr gefräst. Warnblinker an, weil kein Parkplatz. Ja, hinter dir fängt schon der Erste an zu hupen, wieder rauf. Mann, hat das lange gedauert. Ja, sorry. Sorry, dass sie so lange warten mussten. Sorry, dass ich nur ein Mensch und keine Lieferdrohne bin. Was denn? Warum guckst du mich so an? Wenn ich an dich denke, kann ich nicht mehr schlafen. Was haben wir falsch gemacht? Typen wie der beuten dich nicht bloß aus, die wollen Blut sehen. Die zerquetschen dich genüsslich zwischen Daumen und Zeigefinger und riechen dran. Jeder Mensch muss arbeiten, um zu essen. Wie soll das mit dir weitergehen? Sag mir das mal. Los, sag es mir, Yussi. Ich bin da an was dran. Ja, an was richtig Großem. Ach ja. Wieder einer deiner fantastischen Pläne? Nee, ehrlich jetzt, das ist ein Projekt, ein soziales Projekt. Ich mach da schon eine ganze Weile mit, mehr so hobbymäßig, aber die wollen mich jetzt ganz. Ja, für einen festen Job, wie es aussieht, können die nicht mehr auf mich verzichten. Nach 2 Monaten schmeißt du dann alles hin, weil dir wieder was nicht in den Kram passt. Mama, jetzt freu dich doch mal für mich. Dann gib mir was, auf das ich stolz sein kann. Warte ab. Die machen wichtige Arbeit und ich bin ganz vorne mit dabei. Vielleicht liest du sogar demnächst in der Zeitung über mich. Dies ist das Ende der Gemütlichkeit. Keine Zeit für weiß nicht. Wir brennen unser Zeichen auf Hausmauern und Verteilerkästen. Wir besetzen die Dächer. Wir graben den Asphalt um, bis wir Erde sehen und pflanzen der Stadt unsere Träume ein. Wir sind ungeduldig. Wir sind die Zukunft. Wir sind... Hashtag die Erben. Schau dir mal den da an. sagt meine Freundin Mascha, sitzt in seinem fetten Umweltvernichter und wartet, dass die Ampel grün wird, damit er endlich wieder Gas geben kann. Mit 70 durch die Wohnstraße knallen und alles platt machen, was nicht rechtzeitig zur Seite springt. Harmlose Fußgänger, nur noch fliegen Schiss im Bullenfänger. Ein hässlicher Fleck auf der Stoßstange wird 1, 2, 3 einfach wegpoliert. Alles wieder prima, oder war was? Also hingeschlendert, solange rot ist und der Schnösel noch in der Nase bohrt. War was? Was soll das? Fragt der Popler die ungebetenen Gäste, die sich in seinem schönen Auto in die weichen Sitze fallen lassen. Weißt du eigentlich, wie schnell du gerade warst? Und nimm den Finger aus der Nase, wenn man mit dir spricht. Aha, ist echt mal eine ernsthafte Ermahnung fällig. Jemand, der dir die Leviten liest. Gib Bescheid, wenn du verstanden hast. Und dann ist es Zeit für eine Entschuldigung. Sagt jetzt Mascha Maschki und hält ihm ihr Smartphone vors Gesicht. Ich bin ein Raser. Ich habe bewusst das Leben von Menschen aufs Spiel gesetzt. Der Typ in seinem SUV hat echt gelitten. Nein, der hat nur stillgehalten. Ich kenne mich da aus, das ist mein persönliches Fachgebiet. Gute Miene zum bösen Spiel. Wir sind ja auch keine Auftragskiller, wir sind... Popstars, Künstler, Genies. Aktivisten. Ich zuerst. Das ist der Auftrag der Evolution, der fest in seinem Hirnstamm sitzt. Wenn wir wollen, dass euer Raser das rasen lässt, werden wir an andere Regionen seines Gehirns appellieren müssen. Da bin ich jetzt aber gespannt. Lernfähig. Durch Strafe und Belohnung. In seinem Fall eher Strafe. Keine Gewalt. Wenn man das Verhalten von Ratten im Labor konditionieren will, ja, dann verpasst man ihnen Stromstöße. Wir zünden ihm das Auto an. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr analog gedacht. 0 und 1, Binärcode, dieses Cyberdings, schon mal gehört? Ein paar tausend Klicks auf YouTube und schon wird der Mann berühmt. Ein Shitstorm. Exakt. Wir schenken ihm einen wirklich übelriechenden Tornado. Pico, bist wirklich du das? Ich bin selber auch ganz überrascht. Anscheinend habe ich Talent zum Fiessein. Machen wir den Mann fertig. Endlich mal der sein, der zuschlägt. Ich wollte schon immer wissen, wie sich das anfühlt. Und? Nicht schlecht. Viel besser als mit einer Tasche voller Hundescheiße. Und das war erst der Anfang. Wird echt Zeit, dass mal jemand sagt, so läuft das hier nicht. Hey, Fenja. Großer Tag heute. Es gibt was zu feiern. Schau mal auf YouTube, die Erben. Vielleicht änderst du ja deine Meinung. Alle maulen in ihre Smoothies. Aber keiner wird mal richtig sauer. Wir wollen euren Zorn sehen. Hashtag Schluss mit vielleicht. Entschuldigung, die Tür war offen. Das heißt aber nicht, dass hier jeder rein darf. Sie sollten abschließen. Es sind viele Lumpen unterwegs. Ich will nicht mit Ihnen reden. Sehen Sie, ich will auch nicht. Aber ich reiße mich zusammen. Wir sind immer noch mit diesem Einbruch ins Sushi-Paradies beschäftigt. Zeugenbefragung, Spurenauswertung. Es dauert ja alles. Herr Baran... Es gibt Hinweise, dass Sie wussten, dass Ihr Chef größere Geldbeträge in seinem Büro aufbewahrt. Und das heißt, Sie wussten als Einziger auch wo. Behauptet Gollnick das? Sie haben es anscheinend nicht für sich behalten können. Die menschliche Eitelkeit ist in der Regel stärker als der Verstand. Ich muss Sie bitten, Namen und Anschrift der Personen zu notieren, die Ihr Alibi für die Tatzeit bestätigen können. Kein Problem. Danke sehr. Das war's auch schon. Damit habe ich meinen Job erledigt. Ich lasse Sie jetzt in Ruhe. Herr Meyerhoff. Sie haben meinen Namen behalten. Die Steinewerfer von der Autobahn. Hat die Polizei da schon eine Spur? Komisch, dass Sie danach fragen. Soll ja hier in der Nähe passiert sein. Die Kollegen von der Sonderkommission arbeiten unter Hochdruck. Sie suchen immer noch nach Zeugen. So früh sind sonntags in dieser Gegend nicht viele Leute unterwegs. Naja, das wissen Sie ja selber am besten. Sie haben nichts gesehen, nehme ich an. Nein. Nein, habe ich nicht. Aber ich hoffe, Sie finden die Täter. Auf Wiedersehen, Herr Baran. Übrigens, Sie haben recht, wenn Sie nicht abschließen. Sich einschließen nützt sowieso nichts. Man denkt, man wäre sicher, aber das ist eine Illusion. Hallo, kleiner Bruder. Mama hat gesagt, du bist krank. Und wenn man krank ist, muss man im Bett bleiben, denn im Körper tobt der Krieg der Keime. Also, stell dir mal zwei finstere Typen vor, die sich Auge in Auge gegenüberstehen. Und zwar Freddy, die Bakterie, und Punk, der Virus. Und dazwischen die schöne Cytia, die coolste Zelle im ganzen verdammten Organismus. Sie hat super zarte Membran und einen wirklich fantastischen Zellkern. Sie ist sowas von wow. Ja, jeder, der sie sieht, möchte sie sofort infizieren. Freddy will das und Punk, die Stinksocke, die will das auch. Aber Cytia, sie will natürlich keinen von beiden, weil sie eine wirklich clevere Zelle ist. Ja, sie weiß, dass es mit diesen Jungs nur Stress gibt. So, Freddy, die Bakterie, versucht es auf die klassische Tour. Er mixt einen Giftcocktail und dann lädt er Cytia auf ein Gläschen unter Nachbarn ein. Aber Cytia ist ja nicht blöd. Sie gießt das Zeug einfach in die Blumen. Unser Freddy hat die Rechnung aber ohne Punk, den Virus, gemacht. Denn gegen so einen durchtriebenen Virus, da sind die Tricks eines Bakteriums total von gestern. So, dieser Punk verkleidet sich. Er stopft der Socken in den BH, er zieht sich eine Perücke auf und schminkt sich die Lippen. Und dann klopft er bei Cytia an die Tür. Und Cytia ist natürlich wahnsinnig langweilig, weil immer nur vorsichtig sein, immer aufpassen und so, das hält ja keine Zelle aus. Und draußen steht ja, wie es aussieht, auch ein ganz nettes Mädchen. Also macht Cytia die Tür auf. Ja, so sieht's aus, Brüderchen. Mister, jetzt müssen wir doch mal grundsätzlich werden. Die 3,50 Euro, die du deinen Leuten zahlst, mal ehrlich jetzt, das ist nicht schön. Das schmeckt nach fiesem Geiz. Und jetzt lüg nicht. Lüg uns bitte, bitte nicht an. Am besten du setzt dich hin und dann reden wir. Ups, fast fällt Mr. Clean von ganz allein auf seinen Stuhl. Mr. Clean, Sauberkeit ist unsere Stärke. Schmutz ist unser Geschäft. Und immer fleißig die Hände in Unschuld waschen. Ich bin klein, mein Herz ist klein. Sollen die Fachkräfte doch flennen gehen in ihren Kittelschürzen, sagt Mr. Clean. Selber schuld, wenn sie niemand mehr haben will, weil sie so unfassbar teuer sind. Wir sind ein freies Land, sagt Mr. Clean. Und wir sind die Erben. Und damit du dir das besser merken kannst, geben wir dir jetzt ein Autogramm. Kein guter Tag für Mr. Clean. 50 wütende Frauen um das schöne, teure Auto herum. Alles nur Neid. Und Hormone. Hashtag humorlos. Nach einer Aktion nach Hause gehen und sicher sein, dass man im Dunkeln leuchtet. Hashtag magic. Hey. Mascha, ein Schäfer kommt. Psst, seid mal leise. Hallo, Oda. Mascha, hör zu, Mama geht's schlecht. Ja, ich weiß. Ist ja nichts Neues. Wann war das jemals anders? Sie isst nichts. Sie weigert sich aufzustehen. Du kannst ihr nicht helfen, Oda. Niemand kann das. Warum redest du so leise? Ich bin bei der Arbeit. Wir dürfen eigentlich keine Privatgespräche führen. Wir machen uns große Sorgen. Man kann sie praktisch nicht aus den Augen lassen. Rufst du deswegen an? Ich dachte nur, du solltest es wissen. Vielleicht möchtest du sie besuchen. Ich glaub nicht, Oda. Du hast immer noch kein bisschen... Ich muss Schluss machen. Die brauchen mich hier. Mach's gut, Oda. Jetzt, wo alle so heiß auf uns sind, sollten wir über die Medien mal die Verwandtschaft grüßen. Hashtag gierig und verwahrlost. Danke für alles. Aber wir ruinieren uns unser Leben jetzt selbst. Ihr hattet eure Chance. Mama, Papa, wir machen uns Sorgen, dass ihr aus eurem Leben nichts Vernünftiges macht. Und müsst ihr so viel Mist essen? Hashtag Stunde der Wahrheit. Danke für das Konfetti, Freunde, aber das mit der Tankstelle waren wir nicht. Klarer Fall von Hashtag Erbschleicherei. Ist der Platz neben dir noch frei? Was? Ja, klar. Du bist auch bei den Mathematikern? Nee, echt nicht. Aber ich habe dich hier schon öfter mal gesehen. Zufall? Komischer Zufall. Vielleicht laufe ich dir ja nach. Das ist wenig wahrscheinlich. Intelligenz ist nicht wirklich attraktiv. Wenn ich wählen könnte, wäre ich lieber weniger intelligent und lieber mehr wie Ryan Gosling. Also gut, ich laufe dir nach. Ich möchte dich kennenlernen. Tut mir leid, wenn das jetzt grausam für dich ist. Aber ich liebe eine andere. Ich lese immer die Posts von dieser Irrsinnstruppe. Sie nennen sich die Erben. Wie gesagt, ich bin Mathematiker. Wir interessieren uns nicht für... Jedes Mal, wenn sie wieder irgendeine Ungerechtigkeit aufspießen, denke ich, warum hat das nicht längst schon mal jemand getan? Und dann schäme ich mich. Okay, Scarlett. Ah, ich bin Pico. Ich weiß. Spinnst du jetzt? Aber wieso denn? Wer ist diese Scarlett? Wieso taucht sie plötzlich auf? Sie findet mich eben nett. Und das glaubst du? Mann, bist du naiv. Das kann doch wohl mal sein, oder? Worüber habt ihr geredet? Sie ist ein Fan von den Erben. Ach, wahrscheinlich ist sie auf dich angesetzt. Ja, die versuchen es immer beim schwächsten Glied. Was hast du eigentlich? Wieso bist du so mies drauf? Wir haben bloß Kaffee getrunken. Und sie hat ganz allgemein gesagt, dass sie auch gerne sowas machen würde. Weil sie findet, dass man sich engagieren muss. Und du? Ich hab mich natürlich dumm gestellt. Mann, ich habe vermutlich die einzige Chance in meinem Leben ungenutzt verstreichen lassen, mal bei einer Frau ganz groß rauszukommen. Pico, Pico, Pico, was machen wir bloß mit dir? Zunge rausschneiden. Du fühlst dich stark, was? Das ist doch die volle Paranoia, Yussi Man. Kein Mensch ahnt etwas von uns. Wenn ich du wär, Pico, würde ich mir gut überlegen, ob ich nochmal mit irgendeiner Scarlett Kaffee trinken gehe. Sonst was, Yussi Man. Please hold the line. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie... Mein Name ist Mascha Klenko. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mich beschweren. Der Mixer, den Sie mir gestern geliefert haben, ist ein totaler Reinfall. Sie haben sich mehr davon versprochen? Allerdings. Sie haben sich drauf gefreut. Sie haben ihn ausgepackt und dann haben Sie feststellen müssen, dass es nicht das ist, was Sie suchen. Genau. Denn eigentlich suchen Sie was anderes. Sie sagen es. Geht mir ganz genauso. Man surft im Netz, weil sonst nichts los ist. Man sieht irgendein Zeug und obwohl man eben noch gar nicht wusste, dass man sowas braucht, will man es plötzlich ganz dringend haben. Und zack. 5-mal am Tag schaut man bei der Sendungsverfolgung, wo das Paket gerade ist. Als ob man am Verhungern wäre. Dabei ist es nur ein Mixer. Und dann ist der Tag da. Und man macht das Paket auf und schwuppdiwupps ist es auch schon vorbei. Alles wie immer. Denn es ist wirklich bloß ein blöder Mixer. Und der kann auch nichts dafür, dass man keine Freunde hat. Ich habe Freunde. War nur ein Beispiel. Schicken Sie das Ding zurück. Ändern Sie Ihr Leben. Kein Mensch braucht einen Mixer. Du bist spät. Mein Boss hat mich zu sich bestellt. Ich werde eine Abmahnung kriegen. Schlechtes Kundenfeedback. Ja, vielleicht machst du jetzt mal Schluss mit dem Dreck. Ich rede gern mit den Leuten. Es ist interessant. Du kriechst ihnen in den Arsch. Was ist daran interessant? Sie wollen etwas. Sie haben ein Problem. Sie sind irritiert. Sie zeigen ihr wahres Ich. Ja, und was sie zeigen, ist hässlich. Hässlich und gemein. Können wir vielleicht mal anfangen? Meine Oma, sie fliegt morgen nach Sri Lanka und ich musste ihr versprechen, dass ich rechtzeitig zu Hause bin, damit sie mich noch auf das Leben in Freiheit vorbereiten kann. Okay, erster Punkt. Meine Kollegin Miriam ist schon wieder mit einem Pfeilchen zur Arbeit gekommen. Ich hasse Männer, die Frauen schlagen. Dann wäre da noch der Busfahrer, der sich geweigert hat, abends ein Kind mitzunehmen, das seinen Fahrschein verloren hatte. Passiert ja auch nicht zum ersten Mal. Ich habe rausgekriegt, wo der Mann wohnt. Wir sollten mit ihm reden, denke ich. Über den Sinn von Dienstvorschriften und die Funktion des menschlichen Denkvermögens. Ja. Was ist mit dieser Delikatessentante? Trägt die Nase immer noch hoch. Ja, sie verteidigt den Fußweg vor ihrem Laden wie Fort Knox. Wenn der Obdachlose mit seinen Zeitungen auftaucht, steht sie immer schon keifend da. Unsere erste Verwarnung hat anscheinend nichts genützt. Am besten gleich abfackeln die Bude mitsamt der Austern und Pasteten. Ach, wozu? Das bringt doch nichts. Sie will es, sie kriegt es. Jussi ist im Blutrausch heute. Die Frau macht einen Fehler. Wir weisen sie freundlich darauf hin. Ja, freundlich. Wir bitten sie, ihr Verhalten zu überdenken. Erklären ihr geduldig, dass nicht jede dumme Trine ihren Köter auf fremde Leute hetzen kann, nur weil ihr nicht passt, wie die aussehen. Aber sie hört nicht zu. Mann, sie hört einfach nicht zu. Also... Stell dir vor, da steht in diesem Reiche-Leute-Laden, diesem Parma-Schinken-Paradies, so ein feister Erfolgsmensch und zieht sich zur Stärkung nach dem Kaufrausch ein Schälchen Champagner und eine Hummerschere rein. Prost, alter Knabe, nichts für ungut. Und er sieht gerade noch, wie das teure Fischzeug in einem fremden Mund verschwindet, samt Remoulade. Und weil es so fettig ist, gleich noch einen ordentlichen Schluck von seinem Shampoos hinterher und ein Bäuerchen gemacht. Und der Fettsack reißt sein Maul auf, um dir Gift und gallemäßig den Marsch zu blasen, du Schmarotzer, und nach der Polizei zu schreien. Gleich kommt sein Ausfallschritt und der Kerl klebt dir an der Gurgel. Aber stopp! Was ist das jetzt? Die Tür schlägt auf und eine Lawine von Menschen drängt sich in den Laden, strudelt wie eine Springflut zwischen die Regale. Sie schrauben Gläser auf, stecken ihre Finger in würziges und süßes, die Parasiten, streuen Risotto-Reis, irgendwie Gewürze, 20 Euro Salz wie einen Teppich auf den Boden, spielen kreischend mit Fontänen von Veuve Clicquot und die feinen Fresser, starr vor Wut in ihrem nass gewordenen Kaschmir, denken laut über Arbeitslager und eine Mauer um ihre gepflegte Gegend nach. Danke, Freunde, für euer so zahlreiches Erscheinen. War eine geile Party. Die Erben. Hey, Baby, sag mir, was ich tun soll. Ich tu's. Gib mir eine Chance. Vielleicht bin ich ja gar nicht so, wie du denkst. Du weißt nicht alles über mich. Boah, diese Mayo ist der Hammer. Was war das jetzt nochmal? Schmeckt irgendwie fischig. Wenn man zu viel davon isst, wird einem jedenfalls schlecht. Mir nicht. Und das hier? Ist das Leberwurst? So was Ähnliches. Woher hast du das ganze Zeug? Hey, du musst dir unbedingt noch Platz lassen für diese süßen Teile hier. Es hat übrigens ein Typ nach dir gefragt. So und so Meierhoff. Ein Bulle. Kann nicht sein. Sie haben dich auf dem Schirm, Mascha. Was genau hat er gesagt? Wahrscheinlich geht's um den Unfall auf der Autobahn. Oder um diese Gruppe, die Leute im Netz an den Pranger stellt. Die Erben. Das seid ihr doch, dein Freund Jussi und du. Woher kennt ihr überhaupt meinen Namen? Es heißt, einige eurer Opfer haben seitdem keine Freude mehr am Leben. Ich frage mich, wie ihr die Leute dazu bringt, sich dermaßen reinzureiten. Wieso interessiert dich das plötzlich so? Vielleicht will ich ja mitmachen. Ihr seid berühmt. Willst du nicht, Wilson? Ganz sicher. Dafür müsstest du ja die Chipstüte aus der Hand legen. Oh, sorry. Ich wusste ja nicht, dass ihr so ein elitärer Club seid. Was muss man tun, um ein Erbe zu werden? Hat der Polizist dir gesagt, dass du mich ausfragen sollst? Dieser Polizist stand hier mitten im Zimmer und hat sich sehr interessiert umgesehen. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie nervös der mich gemacht hat? Du weißt nichts über mich, Wilson. Du lässt mich auf deinem Sofa schlafen, das ist doch schon alles. Vergiss das nicht. Vielleicht besser, du suchst ein anderes Wirtstier, Mascha. Oder du probierst es zur Abwechslung mal mit einem eigenen Bett. Schade. Eigentlich bist du ein netter Kerl. Auch wenn du es nicht begriffen hast. Und wenn du gehst, dann lass meinen Pulli da. Den habe ich schon überall gesucht. Yes. Sauber, Jussi, sauber. Ich muss mit dir reden, Jussi. Ich zeig den Jungs gerade, wer hier der absolute Champion an den Flippern ist. Ist wichtig. Jetzt nicht, später, Maschki. Morgen. Sofort. Kleine Pause, Jungs. Euer Kumpel Jussi geht jetzt kurz eine rauchen. Mach sowas nie wieder, klar? Ich hatte heute ein Gespräch mit Hauptkommissar Meyerhoff. Er wollte wissen, ob ich dein Alibi bestätigen kann. Und? Kannst du? Was glaubst du wohl? Fein gemacht. Brave Maschki. Dann kann ich ja jetzt weiterspielen. Erinnerst du dich an Baxter, Jussi? Baxter, das verfressene Gürteltier? Ich durfte bei euch wohnen, weil meine Mutter wieder mal so depressiv war, dass sie uns nicht versorgen konnte. Du hast mir jeden Abend ein neues Abenteuer von Baxter erzählt. Das Vieh hat mich gerettet. Wieso fängst du jetzt mit dem alten Kram an? Die Bullen verdächtigen dich wegen des Einbruchs im Sushi-Paradies. Sie verhören dich und du erzählst mir nichts davon. Ach, dieser Meyerhoff blöfft doch nur. Ich dachte, wir machen das hier zusammen. Sag mal, was willst du denn? Es ist doch alles gut. Er hat von den Steinewerfern gesprochen. Was weiß dieser Polizist über uns? Nichts, absolut gar nichts. Hast du bei Fenja damit angegeben, was für ein cooler Hund du bist? Sache mit Fenja ist gelaufen. Schnee von gestern. Was? Und du sagst nichts? Seit wann redest du eigentlich nicht mehr mit mir? Ja, war doch nicht ganz mein Style, die Frau. Zu oberflächlich, zu sehr auf Status-Scheiß abgefahren. So, ist noch was, sonst gehe ich jetzt wieder zu den anderen. Ja. Eine Sache noch. Das Geld für die Witwe von Schmoll. Hast du es wirklich bei ihr abgeliefert? Was denkst du eigentlich von mir? Sieht so dein super Vertrauen in unsere super Freundschaft aus? Du bist diejenige, die allen misstraut. Sag mir, dass du ihr das Geld gegeben hast, Jussi. Glaub doch, was du willst. Hallo, hier spricht Pico Schönfeld. Bitte hinterlasst unbedingt eine Nachricht. Aber ihr müsst natürlich nicht sagen, wenn ihr nicht wollt. Hallo, Pico. Ich bin's, Mascha. Ich bin im Tropenaquarium bei den Kofferfischen. Kennst du Kofferfische? Klein, mit einem kistenförmigen Körper, der sie vor ihren Feinden schützt. Wenn ein Kofferfisch sich angegriffen fühlt, sondert er ein Nervengift ab, das alle Tiere in seiner Umgebung tötet. Aber er selbst stirbt auch. Macht das irgendeinen Sinn für dich? Möchtest du vielleicht einen Keks oder was zu trinken? Das hast du mich jetzt schon dreimal gefragt. Das letzte Mal vor 5 Minuten. Entspann dich, Pico. Ja, also es ist nur, ich habe selten Besuch hier. Eigentlich nie, um genau zu sein. Was ist mit Freunden? Ja, eher nicht. Obwohl, neulich in der Uni, da war so eine Scarlett. Aber Jussi sagt, die wollte mich nur ausfragen. Ach ja, sagt er das? Es ist wirklich nett, dass ich bei euch übernachten kann. Meine Oma wird erleichtert sein. Sie glaubt, mit mir stimmt irgendwas nicht. Du hast aber nicht gemeint, dass wir in einem Bett schlafen. Ja, ich weiß ja nicht. Plötzlich bist du hier. Wieso schläfst du eigentlich nicht bei Jussi? Das passt gerade nicht so gut. Wegen Fenja? Das ist vorbei. Sie hat mit ihm Schluss gemacht. Sie mit ihm? Ja, sie hat zu ihm gesagt, er soll endlich erwachsen werden. Was hat sie damit gemeint, Mascha? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Jussi von heute eigentlich kenne. Er hat sich verändert. Wir haben uns alle verändert. Schau mich an. Früher war ich ein überintelligenter, neurotischer, kontaktarmer Mathematikstudent. Heute bin ich ein überintelligenter, neurotischer, kontaktarmer Intensivtäter. Keiner von uns hat Erfahrung damit. Du denkst doch nicht daran, auszusteigen. Warum fragst du das? Nein, ich bin froh, dass ich dazu gehöre. Vor ein paar Tagen bin ich zum Haus meiner Familie gegangen. Keine Ahnung, was ich da wollte. Eigentlich besuche ich sie nicht mehr. Meine Eltern haben im Garten gearbeitet, mein Vater hat Rasen gemäht, meine Mutter an irgendwelchem Grünzeug herumgezupft. Ich habe ihn von der Hecke aus eine Weile dabei zugesehen. Dann bin ich weitergegangen. Wieso hast du ihm nicht Hallo gesagt? Wie ich da stand? Ich war so froh, dem allen entkommen zu sein. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich verstehe, Mascha. Wir drei, Pico, teilen etwas Großes, Wichtiges. Das ist alles, was zählt. Zusammen sind wir unverwundbar. Bis etwas passiert, das alles kaputt macht. Dann gehen wir alle nach Sumatra. Ja, Mascha. Ja. Wir sind die, von denen alle reden. Die Robin Hood-mäßigen Spinner, Idealisten, Extremisten. Das neue Protestphänomen. Kult oder kriminell? Wir sind die Freibeuter, so-called die Erben. Und wir haben eine Nachricht für Sie. Sie wissen, warum wir hier sind? Der redet nicht mit jedem. Das ist Geiselnahme. Ihr versaut euch gerade euer ganzes Leben. Schon passiert. Wie viel wollt ihr? Meine Leute kümmern sich drum. Siehst du an uns irgendwo ein Preisschild hängen? Er hat keine Ahnung. Sag's ihm. Alexander Niehoff. Sie haben auf Ihrem Hanggrundstück den gesamten alten und geschützten Baumbestand fällen lassen, um den Wert der Immobilie zu steigern. Ökos, das glaube ich jetzt nicht. Überfallt ihr jetzt schon Leute, um Bäume zu retten? Es geht ums Prinzip. Noch ein paar mehr von deiner Sorte und unsere Welt ist eine Wüste. Mensch, wo lebt ihr? Wegen ein bisschen Grünzeug. Ganz genau. Die Bäume waren krank. Ach echt? Habt ihr gehört? Die Bäume waren krank. Du meinst, ihr hält uns für blöd? Was wollt ihr Spinner eigentlich von mir? Wie wär's erstmal mit ein bisschen Höflichkeit? Weißt du nicht, wen du vor dir hast? Und er soll sich entschuldigen. Du hast es gehört. Also? Entschuldigung. Es geht noch besser. Ich entschuldige mich. Bei allen Bäumen dieser Welt. Absurd. Du verstehst es nicht. Er versteht's nicht. Ich werde neue Bäume pflanzen. Nur für euch. Du glaubst, du kommst damit durch. Du weißt gar nicht, wie tief die Scheiße ist, in der du steckst. Er hat keinen Respekt, unser Alexander. Aber das wird er lernen. Ein bisschen Respekt. Hast du gesehen, wie der schwitzt? Was, wenn er ein schwaches Herz hat? Warum hab ich das Gefühl, dass du versuchst, ihn in Schutz zu nehmen? Tu ich doch gar nicht. Worum geht's hier eigentlich? Der Typ verarscht uns. Der denkt, er spaziert hier raus, zündet sich eine gute Zigarre an und erzählt seinen Kumpels im Golfclub eine krasse Geschichte. Nee, ich finde, der sieht ziemlich gestresst aus. Wir sagen ihm, wir kommen wieder. Er pflanzt die Bäume, sonst kommen wir wieder. Mann, diese paar Bäume sind mir scheißegal. Der soll aufhören, sich so überlegen zu fühlen. Aber du kannst doch aus dem jetzt keinen guten Menschen machen. Ja, Menschen ändern sich nicht so leicht. Deswegen werden wir ihm dabei helfen. Was willst du denn mit ihm machen? Also, ziehen wir das hier jetzt durch? Klar ziehen wir das durch. Pico. Klar, ja. Also, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wie lautet das Urteil? Schuldig oder nicht schuldig? Schuldig. Schuldig. Schuldig. Runter auf die Knie. Ihr werdet nichts bewirken. Ihr werdet ins Gefängnis wandern wegen einem bisschen Totenholz. Aber vorher wollen wir sicher gehen, dass du verstanden hast. Hinknien! Was? Nein. Moment. Jeder Angeklagte hat das Recht, sich zu verteidigen. Du nicht. Ihr haltet euch für Idealisten in einer korrupten Welt, aber seid ihr nur ein paar anmaßende Kindsköpfe. Für einen Krieg interessiert sich da draußen kein Schwanz. Das hier ist das wirkliche Leben. Dann pass jetzt mal genau auf, du Arschloch. Und mit einem Schlag stirbt dem Mann das Grinsen weg. Denn da ist auf einmal dieses Messer. Ein dünnes, scharfes Messer. Und Jussis Mund ganz dicht an Niehoffs Ohr, während er ihm die Klinge an die Kehle hält. Pass auf! Wo kommt denn plötzlich dieses Messer her? Jussi, mein Zwilling, mein Freund, mein Waffenbruder, steck doch bitte das Messer weg. Aber dann ist da dieser helle Streifen Blut, der langsam über Niehoffs Hals rinnt und einen Fleck auf sein teures Hemd macht. Vielleicht bringen wir dich jetzt wirklich um. Rotz läuft ihm aus der Nase. Dem Mann mit dem exklusiven Hanggrundstück. Sein Adamsapfel zuckt dicht über der scharfen Klinge. Lucy umklammert den Messergriff, als hätte er das hier schon 100-mal geprobt. Was wirklich seltsam ist. Und da tut sich auf einmal die Zeit auf wie ein Wurmloch. Verschlingt ihn und mich. Wir fallen. Und im Fallen sehe ich in seinem Gesicht die Bartstoppeln verschwinden und auch die Ringe unter seinen Augen. Und stattdessen taucht der flaumige Jussi wieder auf, der meinen Kopf fällt, weil ich von zu viel Wodka feige kotzen muss. Da bist du ja wieder. Und dann muss ich lachen. Kann gar nicht aufhören zu lachen, weil alles so bunt und so unfassbar komisch ist und weil wir in Jussis Zimmer zu viel von diesem Kraut geraucht haben. Komm, lass uns zum Kühlschrank gehen und uns durch die Vorräte deiner Mutter fräsen wie eine Termitenarmee. Und auf einmal wieder diese eklige Kälte in meinen nassen Schuhen. Ich bis zu den Knien im Ententeich, wie ich im eisigen Modder nach Jussis neuem Handy grabe. Fast ein halbes Jahr hat er dafür Zeitung ausgetragen. Hat er das wirklich gerade im Wasser versenkt, nur weil Jasmin, die blöde Kuh, mit ihm Schluss machen will? Wir fallen immer weiter. Und wie in einem Rubbelbild erscheint jetzt die vertraute Jungsfresse. Die nagelneuen Schneidezähne, viel zu groß für sein Kindergesicht. Und da sehe ich vorsichtshalber auch mal an mir selber runter. Sehe grad noch den letzten Rest meiner Brüste verschwinden. Sag Hallo zu meinem blanken Kinderbauch. Top oder Flop? Ene, mene, mu. Wahrheit oder Pflicht? Lass uns Erde zu Gold kochen und Prinz und Prinzessin sein und Zungenküsse üben, bis wir keine Luft mehr kriegen. Aber wir fallen immer noch. Fallen durch Tage und Wochen. Bis zu diesem einen heißen Sommertag. Ich stehe mit den anderen Kindern aus der Siedlung am Baustellenzaun und starre voller Sehnsucht auf das lehmige Wasser, das in der riesigen Baugrube schwappt. Betreten verboten. Eltern haften für ihre Kinder. Und da ist dieser dünne, braungebrannte Junge, der sich als erster durch das Loch im Maschendraht zwängt und eine granatenmäßige Arschbombe in die ölige Brühe macht. Sumatra. Hörspiel von Sabine Stein. Manuskript gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW. Es spielten Mascha Klenko, Vanessa Leubel, Jussi Baran, Jonas Minte, Pico Schönfeld, Julian Greis. In weiteren Rollen Daniel Axt, Volker Hanisch, Franziska Herrmann, Pascal Udüs, Kai Hufnagel, Andrea Jolly, Alexander Razun, Beate Rüsop, Birte Schnüing, Maren Sieber und Tarek Yusbashi. Komposition Frank Merfort. Technische Realisation Christian Alpen und Nicole Graul. Regieassistenz Felix Lehmann. Regie Roman Neumann. Dramaturgie Susanne Hoffmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2018.